Wir haben irgendwie nicht das Bedürfnis, die Erfahrung des vergangenen Jahres, wo wir sehr viele Eurogruppensitzungen hatten, zu wiederholen. Erklärte Bundesfinanzminister Schäuble im April dieses Jahres, als es mit Griechenland gerade wieder schwierig wurde. Doch fromme Wünsche hin oder her, die Verhandlungen ums griechische Hilfsprogramm scheinen immer nach dem gleichen Schema abzulaufen. Die einen pochen auf die Umsetzung von Reformen, die anderen auf die fristgerechte Auszahlung von Hilfsgeldern. In der Regel wird gerangelt bis zur letzten Minute, dann erfolgt die Einigung. Gerade ist Griechenland wieder im Verzug bei der Privatisierung griechischen Staatseigentums, doch auch anderswo stockt es. Von 15 geforderten Maßnahmen sei ein Großteil noch nicht umgesetzt, heißt es in Brüssel. Und selbst wenn Reformen verabschiedet seien, bedeutet das noch lange nicht, dass diese auch umgesetzt würden, meint der CDU-Europaabgeordnete Markus Ferber und spricht damit für all jene, die wenig bis gar kein Verständnis mehr für die griechische Haltung aufbringen. Es kann ja nicht sein, dass man in Griechenland die Mehrwertsteuer erhöht und trotz guter Tourismuszahlen die Einnahmen kaum steigen. Dann muss ja irgendwas schieflaufen. Es kann ja nicht sein, dass eine Regierung Tsipras immer noch den Reedern Steuervorteile gewährt, die eigentlich in einem Steuersystem nichts zu suchen haben. Es kann nicht sein, dass ein Land Menschen Renten und Pensionen zusagt, die es nie wird bezahlen können. Ähnliche Gedanken plagen auch die Finanzminister der Eurogruppe, weshalb mit der geplanten Auszahlung weiterer Hilfsgelder noch in diesem Jahr, geschweige denn in diesem Monat, kaum zu rechnen ist. Keine weiteren Zahlungen, solange die Privatisierung von Staatseigentum nicht ordentlich organisiert und Reformen im Energie- und Bankensektor nicht verabschiedet worden sind, lautet die Devise. Nicht jeder in Brüssel und schon gar nicht in Griechenland hält das für vernünftig. Zu ihnen gehört auch der linke Europaabgeordnete Fabio Di Masi. Meine Position ist, dass hätte die griechische Regierung all diese sogenannten Strukturreformen umgesetzt, Lohnkürzung, Rentenkürzung, Privatisierung, dann wäre die wirtschaftliche Entwicklung jetzt wahrscheinlich noch schlimmer. Di Masi glaubt deshalb auch nicht an einen Erfolg des Hilfsprogramms. Für die Linkspartei ist und bleibt es vielmehr ein Programm zur Rettung europäischer Banken, ganz sicher aber nicht zur Rettung Griechenlands. Und ich glaube, dass wir ein Problem immer weiter in die Zukunft schieben, und das ist, dass die griechischen Schulden nicht tragfähig sind. Diese Einschätzung teilt der linken Politiker mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde. Auch sie hat Zweifel, ob Griechenland das geliehene Geld jemals wird zurückzahlen können, weshalb die Beteiligung des IWF am Rettungsprogramm weiter auf der Kippe steht. Erst Ende dieses Jahres will sie entscheiden, ob der IWF im Boot bleibt oder nicht. Auch diese Unsicherheit gehört ganz offensichtlich zum scheinbar nie enden wollenden Drama ums Griechische Hilfsprogramm.